An Entdeckung war gar nicht zu denken. Die Möglichkeit existierte nicht. Wenn ich nur wenige Augenblicke hatte, durch die Hintertür zu schlüpfen, das Elixier, das fertig auf dem Tische stand, zu trinken. Und Edward Hyde war verschwunden, wie ein Hauch vom Spiegel. An seiner Stelle fand man den ernsten, ruhigen Gelehrten, in seine Arbeiten vertieft. Einen Mann, der über allen Verdacht erhaben war, den berühmten Dr. Henry Jekyll. Die Ausschweifungen, denen ich mich früher als Jekyll hingab, waren niedriger Art. In Hyde wurden sie furchtbar, unbeschreiblich. Mitunter, wenn ich von meinen wüsten, nächtlichen Vergnügungen zurückkam, staunte ich selbst über die Ungeheuerlichkeit meiner Laster. Der böse Geist, den ich aus meiner Seele heraufbesprochen und ungezügelt in die Welt geschickt, war die Verkörperung der Bosheit, der Niedertracht, ohne auch nur einen versöhnenden Zug. Jeder Gedanke, jede Handlung war der niedrigsten Sinnlichkeit geweiht. Mit tierischer Gier leerte er den Becher der Wollust, bis auf den Boden, kalt und unbeugsam wie ein Stein. Mitunter war Jekyll wohl von Grauen über die Niedertracht Hydes befallen, aber er beruhigte sich mit allerlei Spitzfindigkeiten. Es war Hyde, und Hyde allein, der schuldig war. Jekyll blieb derselbe wie zuvor. Seine guten Eigenschaften waren unvermindert. Ja, er tat nach seinen Kräften alles, um das Böse, das Hyde getan, wieder gut zu machen. Und so schlummerte sein Gewissen wieder ein. Ich kann mich nicht dazu bringen, Einzelheiten über das Schändliche von Hydes Lebenswandel niederzuschreiben. Ich will nur einiges erwähnen, um dir begreiflich zu machen, wie die Strafe langsam, aber sicher nahte. Ein Vorfall ereignete sich, den ich nur kurz berühren will, da er weiter keine ernsten Folgen hatte. Meine unmenschliche Grausamkeit gegen ein hilfloses Kind erregte eines Nachts den Zorn und die Entrüstung eines Vorübergehenden, den ich neulich sonntags als deinen Vetter, Herrn Enfield, wiedererkannte. Er, der hinzugerufene Arzt und die Familie des Kindes waren furchtbar gegen mich aufgebracht, mir war bange um mein Leben. Endlich gelang es mir, sie zu beruhigen. Edward Hyde brachte sie an die Hintertür, verschwand auf wenige Minuten und kam zurück mit einem Scheck von Henry Jekyll. Ich konnte leicht alle Nachforschungen in Zukunft vermeiden, indem ich mich als Edward Hyde mit einer anderen Bank in Verbindung setzte. Es wurde mir nicht schwer, meine Handschrift zu verändern, und so glaubte ich mich auf einige Zeit hin aller Gefahr entzogen. Ungefähr 2 Monate vor dem Morde von Sir Danvers Carew kam ich nach einer wüst durchbrachten Nacht nach Hause. Ich legte mich sofort zu Bett, ohne Licht anzuzünden, und wachte spät am anderen Morgen mit einem eigentümlichen Gefühl auf. Ich sah umher. Ja, ich war in meiner eigenen Schlafstube. Ich sah meine schönen Möbel, ich erkannte das Muster der Bettvorhänge und der Gardinen. Doch sagte mir etwas, dass ich nicht in meinem Hause, sondern in der Wohnung in Soho sei, wo ich als Edward Hyde zu schlafen pflegte. Ich war ja meiner Sache so sicher, dass ich lächelnd über die psychologischen Ursachen dieser Illusion nachdachte und darüber wieder ruhig einschlief. Als ich wieder aufwachte, sah ich meine Hand an, die auf der Bettdecke lag. Du kennst die Hand von Dr. Jekyll. Sogar du hast mir oft Schmeicheleien darüber gesagt. Sie war groß und kräftig, aber schön geformt und sorgfältig gepflegt. Aber die Hand, die jetzt in dem gelblichen Lichte eines Londoner Herbstmorgens vor mir auf der Decke lag, war mager, knochig, von schmutzig-brauner Farbe und dicht mit schwarzen Haaren bedeckt. Es war die Hand von Edward Hyde. Während einiger Augenblicke starrte ich dieselbe in stummer Verwunderung an. Dann bemächtigte sich meiner Seele ein Schrecken so plötzlich, so namenlos, wie ihn nur eine ungeahnte Todesgefahr verursachen kann. Mit einem Sprung war ich aus dem Bett und stürzte vor den Spiegel. Die Gestalt, die mir dort entgegenblickte, machte mein Blut erstarren. Als Henry Jekyll war ich zu Bett gegangen. Als Edward Hyde wachte ich wieder auf. Wie konnte ich mir dies erklären?